Laut Meldungen gab am 14. März die Direktion Massenmedien des örtlichen Komitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni eine Erklärung ab. Darin behauptete sie, der proamerikanischen und kriegerischen Politik der ehemaligen Bakun-Regierung ein Ende zu setzen und die Süd-Nord-Beziehungen zu verbessern.